weitem Horizont. Die Jugend ist vergangen, somit unsere Chance, die Unbeschwertheit sich weiterhin zu geben. Denn man merkt erst spät, was es heißt zu leben. Doch für wenige Stunden grüßt die alte Zeit. Du hast die ganze Nacht gesoffen und bist breit. Du schlenderst mit den Kumpels durch den neuen Morgen. Kurze Momente voller Glück und ohne Sorgen. Schmeckst du den Hauch der alten Zeit? Das alte Feuer lodert auf, du bist zu allem bereit. Der Stolz ist noch da, die Flamme der alten Zeit. Skinheads like a family, Freundschaft für die Ewigkeit. Es ist wie vor 10 Jahren. Alles wild und jung, die Tage vergehen so schnell und vieles ist so bunt. Unsere Haut färbt sich stetig mit neuen Tattoos. Nur eins bleibt beständig, das sind unsere Boots. Für den Moment schmeckst du den Hauch der alten Zeit. Das alte Feuer lodert auf, du bist zu allem bereit. Der Stolz ist noch da, die Flamme der alten Zeit. Skinheads like a family, Freundschaft für die Ewigkeit. Viele gingen fort, es bleibt so viel Hass. So wie Narben von so mancher langen Nacht. Nicht die auf der Haut, sondern auf der Seele. Ein Hoch auf die alten Tage unseres jungen Lebens. Für den Moment schmeckst du den Hauch der alten Zeit. Das alte Feuer lodert auf, du bist zu allem bereit. Der Stolz ist noch da, die Flamme der alten Zeit. Skinheads like a family, Freundschaft.